Nach der Plage aber sprach Jahwe zu Mose und zu Eliasar, dem Sohne Aarons, des Priesters, nehmt die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde der Israeliten auf, von 20 Jahren an und darüber, Geschlecht für Geschlecht, alle, die heerespflichtig sind in Israel. Und Mose und Eliasar, der Priester, musterten sie in den Steppen Moabs, am Jordan gegenüber Jericho, von 20 Jahren an und darüber, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Es waren aber die Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen waren, Ruben, der Erstgeborene Israels. Die Söhne Rubens waren, Hanoch, von dem das Geschlecht der Hanochiter kommt, von Palu das Geschlecht der Paluiter, von Hezron das Geschlecht der Hezroniter, von Kami das Geschlecht der Kamiter. Das sind die Geschlechter der Rubeniten. Es belief sich aber die Zahl der aus ihnen Gemusterten auf 43.730. Und die Söhne Pailos waren, Eliab und die Söhne Eliabs, Remuel, Datan und Abiram. Das sind jene Ratsherren Datan und Abiram, die unter der Rotte Korahs mit Mose und Aaron haderten, als diese mit Jahwe haderte, worauf die Erde ihren Mund auftat und sie und Korah verschlang, während die Rotte umkam, indem das Feuer die 250 Mann verzehrte, so dass sie zu einem Warnungszeichen wurden, die Söhne Korahs aber kamen nicht mit um. Die Geschlechter der Söhne Simeons waren diese, von Remuel das Geschlecht der Remueliter, von Jamin das Geschlecht der Jaminiter, von Jachin das Geschlecht der Jachiniter, von Sera das Geschlecht der Serahiter, von Sol das Geschlecht der Sauliter. Das sind die Geschlechter der Simeoniten, 22.200. Die Geschlechter der Söhne Gads waren diese, von Zephon das Geschlecht der Zephoniter, von Hagi das Geschlecht der Hagiter, von Suni das Geschlecht der Suniter, von Osni das Geschlecht der Osniter, von Eri das Geschlecht der Eriter, von Arod das Geschlecht der Aroditer, von Areli das Geschlecht der Areliter. Das sind die Geschlechter der Söhne Gads, so viele ihrer gemustert wurden, 40.500. Die Söhne Judas waren Er und Onan, es starben aber Er und Onan im Lande Kanaan. Es waren aber die Geschlechter der Söhne Judas, von Sela das Geschlecht der Selaniter, von Peres das Geschlecht der Pereziter, von Sera das Geschlecht der Serahiter. Und die Söhne Peres waren, von Hezron das Geschlecht der Hezroniter, von Hamul das Geschlecht der Hamuliter. Das sind die Geschlechter Judas, so viele ihrer gemustert wurden, 76.500. Die Geschlechter der Söhne Issachars waren diese, von Tola das Geschlecht der Tolaiter, von Puva das Geschlecht der Puniter, von Jasub das Geschlecht der Jasubiter, von Simron das Geschlecht der Simroniter. Das sind die Geschlechter Issachars, so viele ihrer gemustert wurden, 64.300. Die Geschlechter der Söhne Sebulons waren diese, von Sered das Geschlecht der Serediter, von Ilon das Geschlecht der Eloniter, von Jalil das Geschlecht der Jaliliter. Das sind die Geschlechter der Sebuloniten, so viele ihrer gemustert wurden, 60.500. Die Geschlechter der Söhne Josefs waren Manasse und Ephraim. Die Söhne Manasses, von Maschir das Geschlecht der Machiriter. Maschir aber erzeugte Gilead, von Gilead kommt das Geschlecht der Gileaditer. Dies sind die Söhne Gileads, Jeser, von dem das Geschlecht der Jesreiter kommt, von Helek das Geschlecht der Helekiter, von Asriel das Geschlecht der Asriliter, von Sichem das Geschlecht der Sichemiter, von Semida das Geschlecht der Semidaiter und von Hefer das Geschlecht der Heferiter. Zelophat aber, der Sohn Hefers, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter, und die Töchter Zelophats hießen Mala, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Das sind die Geschlechter Manasses, so viele ihrer gemustert wurden, 52.700. Dies sind die Geschlechter der Söhne Ephraims, von Sutela das Geschlecht der Sutelahiter, von Becher das Geschlecht der Becheriter, von Tahan das Geschlecht der Tahaniter. Und dies waren die Söhne Sutelas, von Eran das Geschlecht der Eraniter. Das sind die Geschlechter der Söhne Ephraims, so viele ihrer gemustert wurden, 32.500. Das sind die Geschlechter der Söhne Josefs. Die Geschlechter der Söhne Benjamins waren diese, von Bela. Das Geschlecht der Biaiter, von Aspel das Geschlecht der Aspeliter, von Ahiram das Geschlecht der Ahiramiter, von Sufam das Geschlecht der Sufamiter, von Hufen das Geschlecht der Hufamiter. Die Söhne Bias aber waren Aad und Naaman, von Aad kommt das Geschlecht der Aditer, von Naaman das Geschlecht der Naamaniter. Dies sind die Geschlechter der Söhne Benjamins, so viele ihrer gemustert wurden, 45.600. Dies sind die Geschlechter der Söhne Dans, von Suham das Geschlecht der Suhamiter, das sind die Geschlechter Dans nach ihren Geschlechtern. Alle Geschlechter der Suhamiter, so viele ihrer gemustert wurden, beliefen sich auf 64.400. Die Geschlechter der Söhne Assas waren diese, von Chimna das Geschlecht der Chimniter, von Chiswi das Geschlecht der Chiswiter, von Bria das Geschlecht der Briter, von den Söhnen Brias, von Heber das Geschlecht der Hebriter, von Malkiel das Geschlecht der Malkiliter. Und die Tochter Assas hieß Sera. Dies sind die Geschlechter der Söhne Assas, so viele ihrer gemustert wurden, 53.400. Die Geschlechter der Söhne Naphtalis waren diese, von Jazel das Geschlecht der Jazeliter, von Guni das Geschlecht der Guniter, von Jeser das Geschlecht der Jeseriter, von Silem das Geschlecht der Silemiter. Das sind die Geschlechter Naphtalis nach ihren Geschlechtern, und die aus ihnen gemusterten beliefen sich auf 45.400. Das sind die von den Israeliten gemusterten, 601.730. Und Jahwe redete mit Mose also, an diese ist das Land nach Verhältnis der Kopfzahl erblich zu verteilen. Dem, der viele Köpfe zählt, sollst du ausgedehnten Erbbesitz geben, dagegen dem, der wenig zählt, einen kleinen Erbbesitz, einem jeden soll mit Rücksicht auf die aus ihm gemusterten sein Erbbesitz zugewiesen werden. Doch soll das Land durch das Los verteilt werden, dass sie es nach den Namen ihrer väterlichen Stämme in Besitz haben. Nach dem Lose soll der Erbbesitz zwischen dem, der viele, und dem, der wenig Köpfe zählt, verteilt werden. Und dies sind die aus den Leviten gemusterten, Geschlecht für Geschlecht, von Gerson das Geschlecht der Gersoniter, von Kahat das Geschlecht der Kahatiter, von Merari das Geschlecht der Merariter. Dies sind die Geschlechter Levis, das Geschlecht der Libniter, das Geschlecht der Hebroniter, das Geschlecht der Mahliter, das Geschlecht der Musiter, das Geschlecht der Korahiter. Kahat aber erzeugte Amram. Und das Weib Amrams hieß Jochebed, eine Tochter Levis, die Levi in Ägypten geboren ward, diese gebar dem Amram Aaron und Mose und ihre Schwester Mirjam. Dem Aaron aber wurden Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar geboren. Nadab aber und Abihu mussten sterben, als sie ein ungehöriges Feueropfer vor Jahwe brachten. Es beliefen sich aber die aus ihnen gemusterten auf 23.000, alles, was männlich war, von einem Monat an und darüber. Denn sie waren nicht mit den übrigen Israeliten gemustert worden, weil ihnen kein Erbbesitz unter den Israeliten verliehen wurde. Das sind die von Mose und Eleazar, dem Priester, gemusterten, welche die Israeliten in den Steppen Moabs am Jordan gegenüber Jericho musterten. Unter diesen war aber keiner mehr von denen, welche Mose und Aaron, der Priester, gemustert hatten, welche die Israeliten in der Steppe am Sinai musterten. Denn Jahwe hatte ihnen angekündigt, dass sie in der Steppe sterben müssten, so war denn keiner von ihnen übrig geblieben außer Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns.